Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Ja, und da sind wir wieder im Jahr 2018 und direkt die 13. Folge. Schön, dass alle da sind. Und genau, wen haben wir an Bord? Den Klaus Backhaus. Hallo Klaus. Ja, ein fröhliches Servus aus dem Süden. Hallo Frank. Hi. Ja. Sagt man noch ein frohes neues Jahr eigentlich nicht mehr Ende Januar? Da sagt man nur noch ein, ne? Das stuft sich ja so ab, ne? Ja. Man sagt erst ein frohes neues Jahr, dann sagt man ein frohes neues, dann sagt man ein frohes und dann sagt man irgendwann nur noch ein und dann sagt man gar nichts mehr. Ja, nur noch das übliche. Genau. Moin. Nö. Ja. Weiß ich nicht, wir haben ja schon öfter jetzt frohes Neues gewünscht. Das, genau. Ja. Wir vertreten heute die Backhausgeschwister. Zwei Brüder, ein Bundesland, ein Freistaat. Ja, und genau. Und genau, und ich wollte mal einfach so ganz zu Anfang eben kurz Danke sagen fürs Wiedereinschalten oder wieder anklicken, wie auch immer ihr das macht mit dem Backhauscast. Und einen persönlichen Dank sagen an all die, die sich immer mal wieder bei mir melden, mich nach meinem Befinden erkundigen. Und ja, das ist toll, dass ihr an mich denkt. Ich freue mich darüber und ja, geht mir ganz gut. Klaus, das wir hören haben, wir doch gerne. Ja, ne? Ja, ach doch, ich will nicht klagen und es gibt auch kaum Gründe dazu. Das ist gut. Wir haben einen Gast, Klaus. Wir haben einen Gast und den hole ich jetzt mal hier zu uns, weil wir nämlich damit auch ein weiteres Bundesland dazu holen. Also, unser heutiger Gast ist nicht nur Papa, Geocacher und Podcaster, nein, er ist ein Gourmet der besonderen Art. Das beweist er regelmäßig in seinem Podcast Die Gerichteküche, wo es auch mal fettig und mit Fleisch sein darf. Als Geocacher hat er Stand heute 1125 gefundene Dosen gelockt und im Geogedöns, seinem weiteren Podcast-Projekt, erzählt er mit seinem Kumpel Palk auch darüber. Wenn wir richtig informiert sind, steht dieses Jahr ein runder Geburtstag an und damit passt er auch rein vom Alter her perfekt an unseren Küchentisch. Wir begrüßen ganz herzlich Carsten Urbanschik, den man vielleicht auch besser unter dem Namen Obi-Wan kennt. Hallo. Hallo, ihr aus Brandenburg, der Lausitz und der Fischerstadt Peitz. Ja, und den Rest hast du jetzt gerade alles erzählt. Sehr schön. Ja, das ist. Guten Abend. Ja, das Hi, ist der Backhauscast-Service, damit sich hier keiner was wegstammeln muss, wenn er sich selber vorstellen muss. Habe ich soweit alles richtig, glaube ich, oder? Alles richtig. Alles richtig. Ja, rund und alt. Und gestern wurde ich sogar in den Club der 100 aufgenommen. Nicht so schön. Ich habe die 100 Kilo geknackt. Noch ein Jubiläum. Von oben oder von unten? Ah, von der verkehrten Seite. Aber was soll's. Ja, okay. Auch damit passt du hier ganz gut mit bei. Das heißt, wir füllen zu dritt einen Aufzug, wo drauf steht für 5 Personen. Das ist immer gut. Also Jahresendziel ist, die Kündigung für diesen Club ist schon geschrieben. Mal sehen, wann ich raustrete. Hast du dir was vorgenommen? Definitiv, also definitiv. Das muss wieder weg. Wird schwer, gerade mit dem Essens-Podcast, den habe ich mir gar nicht so, den habe ich mir gar nicht so gewichtig vorgestellt, aber dadurch passiert viel, was man eigentlich das ganze Jahr nicht machen wollte. Was man anrührt, muss man auch essen, ne? Ja, genau, und muss man das fortführen. Ja. Aber es bleibt bei der handfesten Küche, oder? Definitiv. Also definitiv. Das macht mir so einen Spaß, auch wenn es unregelmäßig ist, aber daran habe ich so einen kleinen Faible gefunden. Der Hörer sind oder nicht, ist da weniger gewichtig. Es ist eigentlich so mehr dieses, das macht mir so einen Spaß, das Zoom hinzustellen, wenn die Küche brodelt und mir das selber nochmal anzuhören, was ich für einen Scheiß fabriziere. Ja, und dann raus damit in die Öffentlichkeit. Und das Wanderwaffel Eisen holen, ne? Zum Beispiel. Na, das freut mich doch, weil es ist erfrischend schön, auch mal Rezepte zu bekommen, die jetzt nicht immer dieses Prädikat dran haben. absolut gesund und ihr seid bessere Menschen, wenn ihr das esst oder so. Vegan. Ja. Ja. Nein, wir brauchen auch mal richtig Fett. Jo, genau. Ja, prima. Ja, du hast das Wanderwaffeleisen noch bei dir oder hast es, wo ist es? Es steht hier in der Küche. Es steht in der Küche. Überwintert und es hört zu. Ich würde es ja nicht lassen. Ja, es ist ja jetzt eine Rarität geworden, dieses Wanderwaffeleisen. Wir haben ja mit Entsetzen festgestellt, und das ist die Sad News an dieser Stelle, es ist ausverkauft bei Amazon, das Basics Waffeleisen. Schreckliche Tat, ne? Ja, es ist ein Sammlerstück. Jetzt ist es ein Sammlerstück. Jetzt noch endgültig. Mehr. 1000 saß er. Ja, haben die eine Auflage gemacht und dann gesagt, mehr produzieren wir nicht, oder? Habt ihr schon nicht. Infos? Nee, ich Edition. Ich habe versucht, da an Infos zu kommen und ob es das auch bald wieder gibt, aber ich habe von der Firma noch keine Antwort erhalten. Ich weiß nur mittlerweile, dass es ein baugleiches von der Firma Severin gibt. Es sieht 1:1 genauso aus. Wo der Amazon Basics Aufdruck ist, steht da Severin. Also das ist genau das gleiche Waffeleisen. Ja, das können wir so nicht durchgehen lassen eigentlich. Da, also wenn gehört da der Backhaus-Cast-Schriftzug drauf, wenn das wieder aufgelegt wird. Oh, ich will eine Neuauflage, Großproduktion. 4 Stück. Ja, genau. Mach 5, ich order 1. Ja, mit vergoldetem Deckel oder sowas. Ja. Du hast ja ein sehr schönes Video gedreht vom Unboxing. Oben auf dem Brocken wart ihr, oder da wart ihr nicht oben, aber ihr wart am Fuße des Brocken wahrscheinlich beim Auspacken, nehme ich mal an. Und du hast irgendwas mit dran gehängt, was ich als Muggel nicht verstanden habe. Was hast du, weil wir hatten ja schon ein Trackable dran, den hat ja der Gérard uns spendiert. Was hast du denn noch dran gehängt? Genau, das war in Schirke, das war praktisch die Anfahrt von diesem großen Event. Wir haben gesagt, diesmal mit Hotel. Wir bleiben da, haben da andere Cacher und Wanderer getroffen und spontan habe ich dann gesagt, los, das Unboxing machen wir dort, weil das Wanderwaffeleisen musste ja sowieso mit, weil warum heißt das Wanderwaffeleisen, wenn das nicht wandert? Und dieses Dingens, was ich rangehangen habe, ist eine Favoritenschleife, also es ist ein blaues Schleifchen, was bei den Cachern früher das Herzchen beim Twitter war. Also ein tolles Ding, kriegt ein Herzchen. Mittlerweile haben die das umgemoschelt bei den Geocachern und da gibt es jetzt auch Herzchen statt Schleifchen. Hm. Und das Schleifchen lag hier noch rum, das hat einen eigenen Tracking-Code. Und hey, wo soll es hin, wenn ich an das Waffeleisen? Wer hat das verdient? Ne? Wie geil. Den Code kriegst du im Anhang von mir. Das wollte ich euch nämlich nicht vorenthalten, aber auch nicht vorher geben. Und dann könnt ihr euch das angucken. Das ist ein Listing dazu erstellt. Das Waffeleisen ist offiziell gerichteküchtigt. Dann muss ich mal das Passwort für meinen Geocaching-Account mal ausgraben. Irgendwo rumschwurbelt. In einen der Alukisten. Ja, mal schauen. In den virtuellen Alukisten dieser Welt. Ja, aber so ist ein Unboxing war ja auch so geil. Ne? Also da ist ja ein Heftchen mit drin. Das ist ja mittlerweile laminiertes Kochbuch. Oh, Von vielen Leuten etwas. Ihr wisst ja gar nicht, was eigentlich drin ist. Nee, ne? Ja, dann ist das null. Aufkleberchen. Wir hatten vom Vorbesitzer, von der Tina. War das die Tina? Der Vorbesitzer war die. Ich hätte mir ein Skript schreiben sollen. Nein, also vorher war es bei den Jungs vom Cinematic Smash Bros. Das ist so ein. Okay, also war jedenfalls ein Lebkuchenherz drin. Vom Oktoberfest mit O zapft ist, na gut. Das hat die Laura wahrscheinlich reingelegt. Laura, genau. Genau, ja. Ja, meine Tochter war schneller. Ja, die. Und dann ganz niedlich, ein gehäkeltes Bierglas ist dort drin. Oh, ey, schau mal einer. Cool. Das kommt auch wieder rein, das reißt mit, das hängt jetzt am Küchenschrank, weil ich fand das so blöd im Karton, weil das kann man ruhig sehen. Ne? Ja. Ich packe es wieder mit rein, ich mache es dann wahrscheinlich an dieses Schleifchen, dass es nicht wegkommt. Ja, und ansonsten ist es, denke ich mal, für jeden, der jetzt kommt, ein herrlicher Spaß. Ich packe noch was dazu. Bin mal gespannt, ob wir es in die Schweiz schaffen. Ja, das werden wir dann gleich rausfinden. Das ist schön. Das ist wirklich schön, das mal so zu hören, ne? Weil wir haben überhaupt keinen Raff, wie sich das da verselbstständigt in dem Karton. Und das ist echt cool. Ja, wir können immer nur, wenn mal ein Foto gibt, über viel Zoomen versuchen, genau, einen Blick reinzuwerfen. Ich habe mal eine Dose Kölsch entdeckt da, ja, drin. Ich hoffe, die hat mittlerweile einer getrunken. Ich dachte, die schlecht wäre. Das wäre schade drum. Kann man auch mit kochen, Carsten. Also falls du da noch... Biersteak oder irgendwas würde mir schon einfallen. Belgisches Bierfleisch ist auch sehr gern genommen. Mit Kölsch, mit Kölner Bier. Ja, und ihr habt ja die großartige... Mett-Döner-Waffel oder Döner-Mett-Waffel entworfen bei eurem Waffeleisen-Festival, muss man ja fast sagen. Tritt jetzt den Siegeszug durch Deutschland an. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geil das schmeckt. Machst du da jetzt so Läden auf, so immer neben dem Dönerstand? Ich hatte die Idee, ich habe keine Lizenz bekommen. Dann gab es das Waffeleisen nicht mehr. Das ist natürlich schmerzlich. Der große Anbieter hat es eingestellt, also die ganze Idee ist hin. Das ganze Business mit der bundesweiten Kette. Das ganze Businessmodell zusammengeklappt. Ja, stell dir vor, du machst 800 Läden auf, drei Dinger gehen kaputt, du kriegst kein neues. Ja, du kannst das Personal nicht mehr bezahlen. Obis Waffelladen, eine Erfolgsgeschichte. Jetzt auf Netflix Original. Ja. Ja, in dem Rahmen habt ihr uns ja mit einer wunderbaren Folge beschenkt. Das war also wirklich herrlich. Und das war ja so eine Art Familienhappening, hatte ich so den Eindruck beim Hören. Ne? Mit Kind, Frau, Freund und erzähl mal kurz, wie es dazu kam. Ja, es war auch so eine spontane Entscheidung. Also, ja, geil. Wanderwaffeleisen war ja nur da und ich habe zum Palk gesagt, Palk, komm, machen wir zusammen, was soll ich das alleine machen? Mhm. Hatte dann ein Event veranstaltet, ein Weihnachtsmarkt-Event, also vom Geocaching aus in Peitz hier, kam der Sascha dazu und da hat der Sascha gleich noch eine Miteinladung gekriegt, weil er hatte nur frei zwischen den Tagen, zwischen den Feiertagen. Naja, was, klar, machen wir. Ja, und so haben wir noch eine Cacherin gehabt und meine Frau war einverstanden, das Kind war einverstanden und los geht's. Ich hatte eigentlich ein schönes Video, aber meine Tochter ist so oft durchs Bild gerannt und ich möchte sie nicht so vervideon. Ja, das ist kann gut. Ich verstehen. Ja. Ansonsten hättet ihr das auch noch sehen können, was wir verzapft haben. Ich sag mal, vielleicht kriege ich es hin, dass ich es privat zu euch schicke, dann könnt ihr euch das mal angucken. Weil es war ja eine gedeckte Tafel. Alles, was man sich eigentlich vom Herzen begehrt. Bier war da, Mate war da, Essen war da. Herrlich. Ja, Mettwaffel rein ins Eisen. Hm. Ein Versuch ohne irgendwas, also ein bisschen Zwiebel drauf. Mett haben wir noch drauf geschmiert. Das hatte ich frisch früh noch geholt, dass es eine echte Mettwaffel wird. Die habe ich Elli gewidmet. Glaub, ja, die hat sich sehr gefreut übrigens. Ja, die hat mir privat nochmal geschrieben. Die hat sich sehr gefreut. Es gibt nur ein Mettessenes Unikat im Twitter-Universum, oder? Das ist richtig. Das hat einfach Not. Ja, und dann kam mir noch die blöde Idee, das kann nicht alles sein. Und dann habe ich Palk noch angeschrieben. Du, wenn ihr losfahrt, fahr mal zum Dönerstand und hol mal einen Döner, nur mit Fleisch, ohne was drin. Ja. Dann kam zurück, wie, keine Soße, nicht, kein Salat. Ich sage, nein, einfach nur hin, Fleisch, Brot und herkommen. Ja gut, die musste natürlich noch zwischen die Waffel, ne? Also ja, Dönerfleisch zwischen die Waffel. Dann habe ich noch Teig draufgegossen, dann habe ich wieder zugeklappt und dann hat die ganze Geschichte seinen Lauf genommen. So, ja, jetzt ist der ein oder andere wahrscheinlich gerade, hat gerade den Podcatcher ausgemacht und steht in der Küche, weil Hunger. Genau. Sehr schön. Cooles Ding. Ja, dann würde ich doch sagen, es gibt Menschen, die wollen auch mal so viel Spaß haben mit dem Waffeleisen. Und tatsächlich ist, glaube ich, fast Rekord. 18 Leute haben sich beworben dieses Mal. So. Irre. Das heißt, es wird jetzt eine längere, kleine Vorstellungsrunde. Ich werde versuchen, mich zu beeilen, aber zu dem einen oder anderen muss ich einfach was sagen. Ja, keine das Hälfte. Kennt er schon. So ist das halt. Und zwar, ich fange mal von oben an. Es ist so sortiert, wie die Tweets reingekommen sind. Das heißt, es gibt da keine, irgendwelche Reihenfolge, Wertigkeit oder sonst irgendwas. Einfach so, wie getwittert wurde, wird es jetzt auch vorgelesen. Als erstes hat sich gemeldet der Peter Gorbatz. Dann kam Nerd und Krempel. Der Fleischentzug und die Lone Gunman Show. Dazu muss ich was sagen, das wird ein neuer Podcast werden, die einmal im Monat sich eine Akte X-Folge vornehmen und darüber berichten. Also das, glaube ich, nennt sich immer so schön Rewatch-Podcast, angelehnt von der Idee her an den Grauen Rat an Babylon 5. So, da haben wir erst einmal superschwellig schon mal das Ding untergebracht. Dann haben wir das Discovery Panel. Das ist ein Star Trek Discovery Podcast, die auch die jeweiligen Serien besprechen. Dann haben wir den Michi, besser bekannt als den Wiesen-Michi. Der Uli vom Radio Mobil Podcast. Hier heute gerade ein ganz, ganz lieber Gruß. Der hat nämlich genau heute am 28.01. Geburtstag. Yay! Gratulieren wir mal, wahrscheinlich, wenn er es hört, dann nachträglich. So, kommen wir mal zum erweiterten Familienkreis des Backhaus-Castes. Da hat sich beworben der Kai vom Planet Kai Podcast, der auch bei den Landfunkern mitspielt und bei dem Blablabla-Podcast. Mhm. Und es hat sich beworben der Gérard von Gérards Welt. Ja, das ist so, ne? Die stehen ja fast schon mit in der Erbliste mit drin. Genau. Wenn es mal so ist, dass das sind die bezugsberechtigt. Waffeleisen irgendwo hin muss, dann werden wir das testamentarisch festhalten. Hat Gérard hat natürlich aufgrund seines Alters die höchsten Chancen im Moment. Ja, schon offiziell adoptiert worden von Hans Werner. Also. Ja, das auch noch, genau. Gut, weiter geht's. Der Raphael hat uns geschrieben, den man auf Twitter als Yada Blinkt's kennt vielleicht. Oder wer aufmerksam Podcasts hört, der ist ein Teil des Popschutz-Podcasts. Relativ neu, aber schön anzuhören. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann haben wir den Arne, der ist Geocacher, der ist immer fleißig dabei. Jan Gruber von, ich sag mal, von der Monowelle jetzt, der spielt in so vielen Podcasts noch hier und da mit. Das Apple wird Talk Geek Talk. Genau. Ich weiß gar nicht, wo überall. Auch ein sehr fleißiger Arbeiter im Podcast Weinberg. Dann haben wir den Grillzombie, der auch immer fleißig mit dabei ist. Der Liebeskönig. Spielbrett Erde. Auch da kurz einhaken, das ist ein neuer Podcast vom Christian, vom Umwumukum. Da geht es auch ums Geocaching, das macht er aber alleine. Und ja, er möchte Themen gerne, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mal ein bisschen ausführlicher mal besprechen. Ja, und da im Hintergrund war der Volker, der hat sich gar nicht beworben diesmal. Das ist auch lustig, wo immer der jetzt herkam. Dann haben wir den Käsekeller-Podcast, das sind Daniel und Lara. Tussi Krempel, das ist die Katrin, die Frau von Christoph Krempel von Nerd und Krempel. Und als letztes hat sich beworben die Uli vom Universum. Vom Universum. Boah. Aus der Eifel. Aus der Eifel, das war jetzt eine lange Liste, aber ich möchte gerne trotzdem einen Tweet vorlesen von den Bewerbungstweets, weil ich den einfach sehr, sehr schön fand. Und der kommt nämlich genau von der Uli. Das war jetzt auch mit der letzte, der bei uns angekommen ist. Und die Uli schreibt da so schön: Ein heißes Eisen muss unbedingt her, denn Waffeln gab's hier schon lange nicht mehr. Versichere hier mit dem Backhauscast, hab schon Rezepte-Seiten abgegrast. Drum lasst das Wanderwaffeleisen ganz dringend mal in die Eifel reisen. Ich mein, ja. Uli, liebe Uli, wir hatten schon mal Poesie mit dem Waffeleisen, Die legendäre Ode ans Waffeleisen. Die Ode ans Waffeleisen. Die Uli findet ihr auf Twitter unter Hexe1313. Ist eine Folgeempfehlung und auch den Podcast sollte man anhören, den sie macht, das Universum. Sehr, sehr schön. Gut, lange Liste. Ja, der Volker ist gerade reingesprochen, weil ich versehentlich meinen Podcatcher an den Start gebracht habe. Ach so, wolltest du noch Podcast hören jetzt nebenher? Gedacht, wenn du vorstellst, kann ich ja mal ein bisschen Podcast hören. Ne? Du, das ist okay, den Volker kann man immer und überall hören und auch mal grüßen. Auch wenn er sich nicht bewirbt, nicht? Ja, weiß ich nicht. Ist noch nicht so weit in seinem Podcatcher mit Nachhören. Beim Backhauscast noch nicht angekommen. Ui, der ist aber böse. Gut, ja, damit gebe ich auf jeden Fall jetzt mal hier das Mikro ab an unseren Wahlleiter. Ja. Und an unser offizielles Kamerakind. Genau, das ist auch schon eingetroffen, das Kamerakind, ja. Und hat die Kamera an den Start gebracht. Ja, ich habe 18 Lose gebaut, wer auf Twitter das mitverfolgt hat. Ich habe mir also Mühe gegeben, die in der gleichen Größe zu gestalten und in die Lostrommel einzufüllen. Jetzt ist das so, diese Lostrommel hat so ein Rührwerk. Und mit diesem Rührwerk werde ich gleich diese Lose nicht mischen, weil es sich beim Bittertest herausgestellt hat, dass man so ganz schnell nochmal 18 Lose machen muss, weil die dann kaputt gehen, wenn man da dran zieht. Und dann habe ich gedacht, so ein Mist. Das ist Zellstoffteilung. Scheiße, und ich kann ja so schlecht an der Linie entlang ausschneiden. Jetzt hat sich das auch schon wieder verklemmt. Also von daher nehme ich das Rührwerk jetzt einfach hier aus dem Rührgerät raus. Ja, wir sehen das dann später. Und genau, der Nett filmt das. Sehr gut. Deswegen beschreibe ich das so ein bisschen. Und entscheide mich jetzt einfach ganz unspektakulär, die Lose durch Schütteln zu mischen. Ah, geschüttelt, nicht gerührt. Ich schüttel gerade. Ja, so. Ja. Ich öffne jetzt die Lostrommel. Und ich kann da ruhig reingucken, die sehen ja alle gleich aus. Ja. Mhm. Und ich ziehe da jetzt einfach ein beliebiges raus. Ja, bitte. Ich habe ein Los in der Hand. Oh, oh, oh, oh. Und jetzt, oh scheiße, die habe ich alle zugeklammert. Das kann jetzt was dauern. Wenn ich mir einen Daumen steche, heilt das irgendwann in 14 Tagen. Ja. Ich habe es geschafft, die Klammer aufzubiegen, aber das Los ist noch nicht offen. Mhm. Boah, was macht der das spannend jetzt? So, die Klammer ist aus dem Los heraus. Ich tue sie mal wieder in den Lostopf. Lostopf, geh mal an die Seite. So, und jetzt öffne ich das Los. Oh, ich bin selber ganz aufgeregt. Und gewonnen hat, oh, Entschuldigung, die Uli vom Uliversum. Nee. Doch. Oh, ist das gut. Das ist ja stark. Das ist ja stark. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ist für uns ja auch immer eine Überraschung. Ja. Ich meine, hier war nur Uli-Lose drin. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt ziehen wir noch ein anderes, ja, hier für die Kamera. Ich kann das beweisen. Ja, genau. Damit ich ziehe mal noch ein anderes. Der Nett hat das Filmen schon eingestellt. Ja, da muss man noch anschmeißen jetzt. Aua. Aber jetzt habe ich dasselbe Problem mit der Klammer. Ja, deswegen wollte ich, dass du noch eins ziehst, damit du da nochmal durch musst. Aua. Also, gleich ist es soweit. Sekündchen. Ja, so, dieses Los wäre gewesen. Der zweite Gewinner wäre gewesen. Die Lone Gunman Show. Na, der Akte X Rewatch Podcast. Na gut, dann das ist der zweite Platz. Na dann, würde ich sagen, dann schicken wir doch das Waffeleisen zur Uli, beziehungsweise wenn der Urbiwan so nett ist, das für uns zu übernehmen. Und Frank, ich sag mal, für die Lone Gunman Show, da könnten wir zwei ja mal einen Audiokommentar aufnehmen. Vor der ersten Folge noch. Das schicke ich sehr, bisschen, sehr, sehr gern los. Ja, ein bisschen Druck machen mal. Und Frank, im Anschluss üben wir gleich noch Lose bauen ohne Klammern. Lose bauen, oh ja. Gibt es noch einen Workshop? Ja, na klar. Du nimmst den Strohhalm und schneidest den in kleine Scheiben. Deine Lose rollst du und stülpst die Scheibchen drüber. Das ist auch eine Idee, ja. Ja, ich hatte mich. Das sind die Geocacher, die irgendwelche Events ausrichten, wo sie auch Lose wahrscheinlich ziehen müssen oder so. Da lernt man sowas. Genau. Oder im Kindergarten. Je nachdem. Ja, schön. Ja. Dann geht das Waffeleisen in die Eifel. Also hat sie sich auch verdient mit dem schönen Gedicht, muss ich ehrlich sagen. Allerdings, ja. Das Los war heute sehr, sehr gnädig, muss ich sagen. Ja, schön. Ja, war richtig was los. Da war ja richtig was los jetzt. Ja, was machst du mit den ganzen anderen Zetteln? Bewahrst du die jetzt auf? Ach nee, du musst ja neue bauen, sonst tust du ja wieder weh. Ja, ich weiß noch nicht. Wenn sich bitte die gleichen nochmal bewerben täten. Ja, das wäre schön. Ja, die Bewerbungstweets kann man auch anschauen, indem man ganz einfach mal in Twitter unter dem Hashtag Wanderwaffeleisen sucht. Da sind die alle zu finden. Da waren ein paar nette Sachen dabei auch wieder. Ganz, ganz schön. Freue ich mich immer. Das geht dann immer gut zur Sache. Das ist sehr, sehr cool. Beweisfoto ist schon unterwegs. Beweisfoto ist unterwegs. Von dem blutenden Daumen, ne? Jetzt. Ach so. Nein. Oh. So, sowas machst du. Kannst du mal sehen. Jo. Ja, wunderbar. Da bin ich mal gespannt, wunderbar, was sie aus diesen Rezeptseiten, die sie abgegrast hat, dann letzten Endes heraussucht. Mhm. Und ob sie das in ihrem Podcast mitteilt oder wie sie das macht. Oder wie auch immer. Und sind ob wir sie, ganz gespannt. Genau. Und ob sie sich hier traut an unseren Küchentisch hier. Ja. Ach, das glaube ich schon. Also das genau. Würde mich wundern. die traut sich ja auch auf die Night of the Pots. Und also, ja, das stimmt. Gut, ach, wie schön. Ja, jetzt muss ich immer erstmal durchatmen, wenn wir das schon mal geschafft haben. Das ist immer schon was wert. Ne? Das ist immer schon mal ein Schluck wert. Ich sag mal Prost. Es ist immer mal ein Schluck wert. In dem Sinne, Prost. Prost aufs Universum. Aufs genau. Universum, ganz genau. Ja, dann jetzt ist nämlich Folgendes. Warte, jetzt wollte ich nämlich mal hier mal in unseren, auch mal auf unseren Blog verweisen. Wir haben nämlich, ich weiß nicht, Frank, ob du das überhaupt gesehen hast, wir haben einen Kommentar bekommen. Zu der Döner-Mettwaffel haben wir einen Kommentar bekommen. Und zwar vom Grillzombie. Und der schreibt in einem netten kleinen Satz: Was nimmt der Klaus für Pillen? Der ist ja nur am Lachen. Ich will die auch. So, da habe ich mir jetzt ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe mal so in mein Schränkchen geschaut. Und das ist vor allem insofern jetzt schön, weil es gleich überleitet zu unserem Spiel, was wir ja immer gerne machen mit unserem Gast. Und zwar, um mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, in meiner Arzneischachtel befinden sich Tabletten mit der Aufschrift Allopurinol. So, der Frank weiß das wahrscheinlich als Pflegekraft, Allopurinol, ich finde das Wort schon schwierig, aber ich muss die auch nur schlucken und nicht vorlesen, ist ein Arzneistoff zur Behandlung der chronischen Gicht. So, und damit herzlich willkommen zum Alt-Männer-Podcast. Obi ist ja auch bald dabei, haben wir heute schon gelernt. Ne? Ist das gemein. Ja. Klaus, woher weißt du das alles? Am Mittwoch habe ich die Nachsorge zur voraussichtlichen Gicht. Also ich werde untersucht, weil die Harnsäurewerte im November viel zu hoch waren. Ja. Ja, ich arbeite in der IT. Nein. Hast du das Zeug, wie Allopurinol, hast du es auf Vorrat? Ja, ich hab ein paar da, aber die vergesse ich immer zu nehmen. Das ist ja tricky an der Geschichte, da tut ja nicht immer weh. Du denkst dann erst an die Pillen, wenn es wieder weh tut. Genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wie macht man daraus ein Spiel? Ist ganz einfach. Machen wir nämlich Folgendes. Es geht ja bei der ganzen Geschichte um die Purine, die in Lebensmitteln drin sind. Urbi weiß das, da bin ich mir sicher. Ja. Und der Frank weiß das auch, aufgrund seiner Background in der Pflege. So, und ich habe eine nette kleine Liste gefunden. Da sind Lebensmittel aufgeführt. Und zwar gibt es da eine rote Spalte und eine blaue Spalte. So, ich werde dann jetzt das ein oder andere Lebensmittel mal vorlesen und würde von euch gern wissen, wo ihr das einordnen würdet. Rot heißt natürlich erfahrungsgemäß Finger weg, gar nicht gut, ne? Weil zu viel Puringehalt. Und blau in dem Fall, weiß nicht, warum sie es nicht grün gemacht haben, aber die ist blau, die Liste. Das sind die, die irgendwie safe sind dann auf jeden Fall. Und ich habe beim Durchblättern mich doch, gewundert über das ein oder andere. Können wir mit der roten Liste anfangen und mit dem Bier anstoßen vorher? Ja, sehr, sehr gerne. Können wir immer gerne machen. Warte, Moment. Boing. Zack. Die rote Liste. So, du meinst, das Bier steht auf der roten Liste? Rot, da geht sie gar nicht beim Bier. Ja, okay, sage ich nachher mal zu. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. So, wie viel machen wir? Wie viel? Das geht ja schnell. Machen wir so 20 Stück oder was? Ja. 20 Stück. Dann schauen wir. Muss ich mitzählen. Wer schreibt mit? Ich schreibe mit. Ich habe Ich habe einen Stift. Ah, echt? Auch auszubilden in der Bring your own pen. Versuchslabor. Dann fangen wir doch mal locker flockig an mit Frischkäse. Rote oder blaue Liste, Frank? Blau. Okay. Blau. Bobby sagt auch blau. Das ist richtig. Blaue Liste. Und zwar mit null Puringehalt. Das heißt, den kannst du, wenn du nicht noch irgendwie eine Laktoseintoleranz hast, kannst du den natürlich essen bis zum Abwinken. Wenn das natürlich so Mischverhältnisse sind, dass du auf andere Sachen noch allergisch, dann wird es schwieriger. Ja, dann muss man. Dann landest du irgendwann bei Kartoffelchips. Ja, das eh am Ende. Dann Pommes mit Ketchup. Dann musst du ja so über ein Excel irgendwie so Cross-Ess-Verweise machen, dass du dann rausfindest, was noch geht und was nicht geht. Ja, dann nehmen wir mal doch das nächste. Da war ich etwas überrascht, und zwar ein Hühnerei. Blau oder rot? Blau. Blau. Obi sagt auch blau. Auch das ist richtig. Oh, das habe ich falsch anmoderiert wahrscheinlich. Ja. Ich hätte das Hühnerei nicht erwartet, weil doch Eier werden doch immer als erstes gestrichen, oder? Ja, mit Hodenfarbe. Ich wollte, danke, ich wollte den aber im Rahmen der Flachwitzwoche, wollte ich den eigentlich dem Urbi überlassen mit der Hodenfarbe, den Witz. Aber kennst du den, Urbi? Nein, gerade zum ersten Mal. Ja, dann würde ich den Frank doch mal bitten, uns den mal kurz vorzutragen. Kommt bevor ein Mann das in der Apotheke und sagt zu der Apothekerin, Frau Apothekerin, ich brauche unbedingt Hodenfarbe. Was sagt die? Hodenfarbe? Ja, Hodenfarbe. Hodenfarbe haben wir nicht. Was wollen Sie denn damit? Ja, ich war beim Arzt, mein Cholesterin ist zu hoch und der Arzt hat gesagt, ich soll mal die Eier streichen. Das ist der Flachwitz an der Stelle. Der ist geil. Ja. Flachwitzwochen. Ja. Gut. Hier wird nichts geschnitten, da kommt noch ein Lacher drunter. So, machen wir. Oh, ich hab noch einen. Soll ich? Na los, hau raus. Na los, dann komm. Dann hauen wir raus. So, ich mach mal den hier. Ja. Ja, gut. Das nehme ich. Auch flach. Ja. Sonnenblumenkerne. Rot oder blau? Boah, ich würde sagen blau. Ich würde die rot stufen. Ja, ich bleib bei blau, ist egal. Gesagt ist gesagt. Urbi sagt rot. Ich würde die rot stufen. Und da hat der Urbi recht. Die sind tatsächlich vom Gehalt her bei 145. Was sind das? Milligramm auf 100 Gramm. Also das ist schon ein Hammer, das Ding auf jeden Fall. Machen wir mal weiter. Walnüsse. Rot. Ja, definitiv. Walnüsse sind definitiv blau. Vielen Dank. Echt? Ja, mit 25 Milligramm auf 100 Gramm. Nee, krass. Ja, sagt die Liste. Ich kann ja auch nur der Liste vertrauen. Ich habe das natürlich jetzt nicht nachgemessen. Hätte das so zur Hülsenfrucht, Nuss. Ja, aber es steht hier bei mir auf der blauen Liste tatsächlich. So, kommen wir zu dem gesunden Fisch. Ein Seelachs zum Beispiel. Seelachs. Seelachsfilet. Hier das Schwein unter den Fischen. Ist nicht von mir, ist von Tim Melzer, aber passt schon. Ich bleib mal bei blau. Du bleibst bei blau für den Seelachs, gut. Wie ist denn die Liste zwischen rot und blau? Die zwischen rot und blau ist bei mir keine Liste. Lila. Zwischen rot und blau ist lila. Dann würde ich den Lachs auf die rote Liste setzen. Das stimmt, der gehört auf die rote Liste, tatsächlich. Mit 140 Milligramm pro 100 Gramm. Ach, und wenn du das noch räucherst, das Ding, dann erhöhst du das Kerne auf 240. Nee, nur schon räuchern erhöhst du auf 240, ist irre. Wegen dem Rauch? Ja, geräuchertes ist Gift für Gicht, Leute. Also, geräuchertes ist Gift für Gicht. Genau, nee, Gift für Gicht. Das ist doch jetzt so negativ umgekehrt, ne? Ja, Gift für Gicht wäre gut, dann wäre sie weg. Ja, das ist jetzt, muss man halt... Ich bin auch gerade beschäftigt, aber ich muss das jetzt outsourcen, den Gedankengang, weil ich würde viel lieber wissen, wo ihr die Rosinen hinpacken würdet. Rot oder blau? Rosine. Ich sag da spontan blau. Blau. Steht tatsächlich auf der roten Liste. Nee. Ja. Rosinen. Herrn. 105. Der ganze während, Spaß. Ja, pass auf, während, das kann ich ja dazu sagen. Und Weintrauben. Genau, während die Weintrauben nämlich auf der blauen Liste stehen. Nee. Jo. Ja, haben die geräuchert oder was? Unglaublich. Ja, das ist, wie heißen Sie denn? Ich heiße Rosine. Ach, als Weintraube hätte ich Sie kennenlernen sollen. Ja. Jo. Da war wieder einer. Oh, ja. Die Weintrauben haben nur 25, während die Rosinen 105 haben. Kann man mal sehen. Das ich habe von Ernährung keine Ahnung, wie man merkt. Aber machen wir mal weiter. Ja, das wusste ich vorher, Frank. War klar, ne? Deswegen machen wir das ja hier, damit du auch was lernst heute hier. So ist gut. Dann kommen wir unseren Bildungsauftrag an dem Sonntagabend, ja. Kurz vor 12:30. nein. Ja, was machen wir? Wird gewinnen auch so. Da hat man auch immer was gelernt. Ja, genau. Dann nehmen wir doch mal locker flockig die Sojabohne getrocknet. Sojabohnen klingen ja immer so gesund, ne? Mhm. Jetzt ist die getrocknet, wie die Rosine. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, sag rot. Mhm. Und das stimmt, die ist nämlich sogar dunkelrot. Die ist sogar dunkelrot mit 190, das stimmt. Ja, aber das ist halt, wenn du jetzt einfach einkaufen gehst, würdest du ja sagen, Soja ist doch immer gesund, ne? Nehme ich mit. Aber das ist halt bei dem Purin ist das leider ein bisschen tricky, die ganze Geschichte. Dann schauen wir doch mal zum Beispiel das Weißbrot mal an. Was meint er denn? Rot oder blau? Würde ich auch mit Rot einordnen. Grün, das ist Öko. Nee, blau. Du sagst blau. Ja. Oh, Urbi hat einen Lauf. Es ist tatsächlich blau, das Weißbrot. Wow. Was die Purine betrifft, mit 20 Milligramm pro 100 Gramm. Guck da. Ja, da siehst du mal. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Ist halt nicht viel an Substanz drin, wahrscheinlich. Ne? Ja, gut. Dann würde ich meinen, dann machen wir jetzt mal noch 3 Stück. Dann haben wir das, glaube ich, hier weitestgehend ausgereift, weil ich hatte hier noch gefunden, die Haferflocken, die wollte ich von euch noch wissen. Rot oder blau? Viele Ballaststoffe. Würde ich auch bei Rot eintippen. Würde ich auch auf Blau, aber da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ist ja ein Getreide, ne? Mhm. Blau, ich nehme Blau. Ja, und sie sind tatsächlich auf der roten Liste drauf mit 100 Milligramm pro 100 Gramm, die Haferflocken. Also, ich halte da mal fest, Rosinen und Haferflocken in jedem Müsli eigentlich drin. Mhm. Denke ich so, ne? Ja, und ist ja so der, quasi der Füllstoff, ne? Ja, beides steht auf der roten Liste, wenn du ein Problem mit Gicht hast. Normalerweise würde ich unterschreiben, dass die wahrscheinlich zu den gesunden Lebensmitteln gehören. Dann noch schon ein schönes Sonnenblumenkernbrot vom Ökobäcker. Vom Ökobäcker. Und eine Scheibe gekochten Schinken drauf. Ja, und jetzt 100 Kilo und Gicht. Wo soll das hinführen? Ja, wo soll das hinführen? Nehmen wir doch mal den polierten Reis. Was ist ein polierter Reis? Polierter Reis. Das ist, wenn du jedes Korn vorher mit Speck eingecremt, eingerieben hast und dann ist der poliert. Geil. Genau. Siegste. Der Speckreis. Ich weiß, es steht hier Reis, poliert. Ich nehme an, das soll heißen, es ist kein Naturreis. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt, wahrscheinlich ist das der hier für was weiß ich, 4 mal 125 Gramm für 49 Cent aus dem Rewe. Nehmen wir den. Ich sag rot, Reis Blau. Ist Hülse. Und Frank? Ich sag blau. Du sagst blau. Hat Urbi recht, der ist auch rot. Eieiei. Der gehört nämlich auf die rote Liste mit 85. So, und jetzt kommen wir zum Abschluss zu dem Thema Bier. Was glaubt ihr, ob ich auf der roten oder auf der blauen Liste das Wort Bier gefunden habe? Auf welche habe ich es gefunden? Rot. Ja, ich würde ja auch auf Rot tippen, wegen des Alkoholgehalts. Na, warte mal. Aber ich weiß nicht, Bier selbst ob steht das auf der Purine sind. Nee, das Bier selbst steht auf der blauen. Hier kommt es nämlich auf die Masse an. Ich sag blau. Der Frank? Nachtzug sagt auch blau. Das ja. ist ganz klar, schreibt er. Blau ist ganz klar. Ich sag auch, je nachdem, wie viel Bier ist blau. Also. Zumindest der Konsument. Ja, natürlich gehört das Bier auf die blaue Liste. Das ist, doch ganz, klar. Und zwar, weil es geht ja hier um die Inhaltsstoffe. Das Gefährliche am Bier bei Gicht ist, dass Bier dafür sorgt, dass sich Harnsäure bildet direkt, beziehungsweise dass sie nicht so gut ausgeschwemmt wird, wie wenn du Wasser trinkst. Und deswegen sind alkoholische Getränke eigentlich tabu bei einem akuten Gichtanfall. So, das war Dr. Klaus Sommer aus dem schönen Bayern. Und nebenbei, die Liste ist vom Bayerischen Gesundheitsministerium, deswegen wird wahrscheinlich das Bier auch nur auf die blaue Seite das dürfen. Mit dem Bier. Denke ich mal. Jetzt steht da auch Kölsch drauf. Nee, da steht jetzt nur Bier. Ja, ansonsten war ich überrascht, ich kann ja mal so ein paar Dinger noch vorlesen, wo ich mich wirklich gewundert habe. Brokkoli, Porree und Rosenkohl steht tatsächlich auf der roten Liste. Boah. Hätte ich vom Gefühl her da nicht eingeordnet. Und ganz viel Fisch steht auf der roten Liste. Vom Hering über die Muschel, die Forelle, Thunfisch, den Lachs haben wir gehabt. Ja, und was auch drauf steht, die Leberwurst und Fleisch fast komplett. Also ja, ich würde gerade sagen, gibt es irgendein Fleisch, was nicht rot? Ja. Aber naja, da eher Schwein, ne? Also was Rind ist, geht alles so. Ganz schlimm sind, glaube ich, Herzen, ne? Ich esse so gerne Herzen. Ja, also den höchsten Puringehalt haben diese sogenannten Fleischextrakte, nennt sich das. Das ist, was du in so Fertiggerichten und Brühen drin hast, was so den Fleischgeschmack dran bringen soll. Kann man auf der Wikipedia gerne mal nachschlagen. Ich habe das heute mal gemacht. Boah. Also das ist so, ja. Wird als Würze benutzt. Die hauen rein mit, hatte ich jetzt schon gesagt, den Wert, oder kann ich noch nachliefern? 3600 Milligramm pro 100 Gramm. Boah. Da bist du also gleich drüber. Für jemanden, der drauf aufpassen muss, um das abzuschließen. 3600. Ja. Anfall garantiert. Ne? Ja, also da kannst du, wenn du mal eine Woche auf gelbem Schein Urlaub machen willst, dann kaufst du so eine. Nein, wir wollen jetzt nicht zur Arbeitsverweigerung aufrufen. Ich gebe mal eine Frage aus dem Chat weiter. Ja, steht ja, Maggi bitte. Auch auf der Liste? Maggi steht nicht auf der Liste, nein. Oh, weil die, wie gesagt, die kommt ja aus Bayern und nicht aus der Pfalz, die Liste, oder aus dem Saarland. Ja, in Maggi weiß ja keiner, was alles drin ist. Ja, da steht was drauf. Aber einfach nur, ob das drin ist, was drauf steht. Genau. Wir wissen es nicht. Ja, was du hingegen auf jeden Fall immer essen kannst, ich nenne mal die Nuller hier, das ist Frischkäse, Speisequark, Wein und Sekt, Kaffee und Tee und Limonade, Butter, Margarine und Pflanzenöle. Gut, ist Wein. Jetzt keine vollständige Mahlzeit, aber notfalls muss das so gehen. Ich habe im Wein, fällt mir ein, ich habe hier so einen Rotwein stehen. Ja. Prost. Dann nimm doch mal einen kräftigen Schluck. Quark mit Pflanzenöl zum Frühstück. Mahlzeit. Ja, na gut. Kartoffelchips, wie war da? Kartoffeln stehen auf der blauen Liste mit 15, aber ich denke, da geht es natürlich auch wieder darum, wie du die zubereitest. Wahrscheinlich. Da, die kannst du wahrscheinlich auch so purintechnisch noch richtig schön nach oben pimpen. Ja, oder acrylamidtechnisch oder irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer drin. Genau. Immer. Gut, das heißt aber im Klartext, dass der Urbi hier mit 8 richtigen Antworten gewonnen hat. Ja, ja. Das ist doch auch wieder ein Applaus. Das ist doch ein Applaus. Danke. Das ist aber auch gemein. Ich musste ja üben für diesen Vorfall seit November. Ich hab daheim Vorteil. Also meine Schwester ist Diätassistentin. Und als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich als erstes meine Schwester angerufen. Und die hat gesagt, du Carsten, pass mal auf, ich bringe eine Liste mit, okay? Ja, klar, bring mit. Ja, die liegt hier neben mir. Ja, also ich achte wirklich drauf und ich muss sagen, mir geht's besser. Es klingt scheiße und Team Granofink lässt grüßen, ja, die Tabletten stehen nebenan. Aber es hilft halt, was willst du machen? Ich werde definitiv nicht auf Spare Ribs verzichten und ich werde euch diese auch nicht vorenthalten, wenn ich das Zoom einschalte. Auch hier gilt, die Menge macht's natürlich. Das ist ja, du fällst jetzt nicht tot um. Oder genau. So, wenn die jetzt aber mal. Da wird's immer viel. Ja, gut. Dann musst du halt anschließend, so wie alte Männer das machen, muss man anschließend mal 2-3 Pausentage einlegen. Aber das wirst du ja selber lernen jetzt dann. Ich denke auch. Ab April. Ach, bin ich ja froh, dass ich das nicht habe. Ja, ne? Kannst du mal sehen. Du hast Tomatenmark? Tomatenmark? Ich kann mal schauen. Die Tomatenmark gibt es nicht. Tomate habe ich gesehen. Die steht auf der blauen Liste mit 10. Ist aber geschwindelt, ist rot. Mach ja. mal auf. Das ist eindeutig die Farbe. Ja, das stimmt. So, eine Brücke habe ich gebaut. Jetzt ja, ich hau rein. Ja. Hau durch. In ehrfurchtsvoller Stille erwarten wir. Wir lehnen uns zurück und ich mache mal eine Kapitelmarke. Genau. Frank, dich schicke ich jetzt erstmal ja, in die Küche. Ja, ich muss mal in die Küche, ja. Genau. Und während du in der Küche bist, bitte gleich den Wasserkocher anmachen. Mhm. Und du machst das Wasser aber bitte nicht kochend, sondern du machst es genau 43 Grad. Nee, ist Quatsch. Machst einfach nur heiß. Was heiß, so dass du es nach 5-mal Pusten trinken könntest. Alles klar. Dann bin ich mal eben weg. Gut. Und meins steht nämlich schon hier auf dem ich habe so einen Kanonenofen hier oben und da steht schon das Wasser und das wartet schon. Achso, ja, hat nicht jeder einen Kanonenofen jetzt neben dem Mikrofon stehen. Den wollten wir nicht rausreißen aus dem Wohnzimmer, der bleibt. Nee, das tut man auch nicht. Der ist notfalls Gold wert. Ja, dann erzähl uns doch schon mal in kurzen Zügen, was uns jetzt erwartet. Du hast ja ich würde sagen, eine Überraschung mitgebracht. Wir haben ja immer das Problem, wir Männer, wir wollen gerne das essen. Das haben wir und essen auch. Und schnelle Kost, aber wir machen es heute mal frisch. Ah. In Hasenfüßchen, ne? Frisch. Tomaten, also es können alle mitmachen, die hier zuhören gerade, ne? Ja, lauft jetzt in die Küche. Genau. Wenn nicht, Pause machen im Supermarkt einkaufen und wenn ihr zurück seid, Pausetaste wieder aus. Wir brauchen Tomatenmark, wir brauchen eine Brühe, also hier so ein Gläschen Brühe gibt es hier von diesen verschiedenen Anbietern, ein Toastbrot und heißes Wasser. Mhm. Nein, ich habe gerade hier im Chat gesehen, Telefonnummer vom Pizzadienst brauchen wir nicht. Wir kriegen das frisch alleine hin. Habt ihr einen Pizzadienst im Wald? Nee, ich hier glaube nicht. Nach meiner Vorstellung auch nicht. Aber gut, ein Telefon habt ihr. Ich bin so ein. Ja. Ich bin zwar verfressen und esse gerne, aber ich bin so ein Gegner von diesem Ganzen. Ich würde mir nie was bestellen. Oh ja, manchmal hilft's. Ja. Keine Ahnung, war ich so eine. Ja, nö, passt schon. Jeder so ist. Ich muss das auch nicht immer, aber ab und zu, wenn hier mal Land unter ist und keine Zeit ist, dann ist das schon ganz cool. Wenn du also, aus wo ich in Cottbus gewohnt habe, war es noch anders. Da habe ich auch noch bestellt, also hier bei Guten Tag Pizza und wie die alle heißen, ne? Genau. Und amerikanische und. Ja, aber seit ich in Peitz bin, eigentlich gar nicht mehr. Ich denke, es dauert auch zu lange, da bin ich eh verhungert, ehe die hier sind. Pizzeria zur feurigen Rosette und so. Da gibt's ja, ist ja auch, habe ich das jetzt wieder laut gesagt? Ja, jetzt, am Anfang werden wir ein bisschen warten müssen an der Stelle. Flachwitz. Hashtag Flachwitz, ja. Der muss ja jetzt wieder erstmal in den Westflügel fahren, auf seiner Hacienda. Und dann wahrscheinlich die fast schon erwachsenen Kinder erstmal aus der Küche treiben. Die da immer rumlungern und dann irgendwann wird er wahrscheinlich wiederkommen. Und dann naja, jedes Wasser kocht. Ja, ach so, soll er jetzt? Das Problem wird eher, wenn der rübergefahren ist, das Wasser heiß hat, zurückfährt, ist wieder kalt. Deswegen ist er schon auf dem Weg zurück. Oh, das könnte ein Teufelskreis werden. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein und dann hören wir, ob Frank geschafft hat, eine Tasse Heißwasser aus dem Westflügel seiner Hacienda zu besorgen. Wir werden sehen, ansonsten spielen wir Pausen. Oh! Ich musste für das Tomatenmark noch in den Keller laufen. Das auch da noch. Da bin ich an der Bierkiste vorbeigekommen. Und, ach, ja. So ein Glück. Also Bier hat wenig Purin, plöpp mit drinnen. So. So, lieber Frank. Wie bin ich auf die Scheiße gekommen? Entschuldigung, darf ich hier so eine Wörter verwenden? Ah ja, sicher. Scheiße, verdammt. Ja, auf Arbeit. Schnelle Kost. Es ist, ich glaube, das erste 30-Sekunden-Menü, was es auf der Welt gibt, ne? Wir wollen ja frisch kochen. Ich mochte früher diese, kennt ihr die Automaten, wo die Tomatensuppe rauskommt? Ja. Geil, oder? Fantastisch. Die machst du ab jetzt frisch. Jetzt aber. So, und du machst jetzt 20 Zentimeter. Achso, hast du eine Tube oder ein Glas? Tube. Gut, 20 Zentimeter. Komm jetzt in deine Tasse. 20 Zentimeter? Ja, ich hol mal eben nur 20 Zentimeter. Den Urbi kann man so schön anträgern. Ich habe mal gerade mein Lineal geholt. Ah, gut. Ich trage das jetzt auf das Lineal auf. So, 10, 5, das ist so ganz schön lang. Ist das Kamerakind noch da? Das wäre natürlich schön, ne? Du glaubst mir das jetzt nicht, ne? Doch, ich. Hätte ich jetzt auch nicht. So, das sind die ja, ich mache das hier mit, aber ich habe kein Lineal. Ich schätze das, ne? Also, ja, man kann sich so. Gerade Männer schätzen so Längen ganz schlecht ein. Meinst du, dir das auch falsch gesungen? So, jetzt. Das sieht jetzt nicht so nett aus, wenn das Tomatenmark da unten in dem heißen Wasser so rumliegt. Das sieht so aus wie, wie so eine Ringwurst, ne? Ja, oder? Ja, genau. Jetzt rührst du das mal schön. Genau. Und einen Löffel Brühe hinterher. Ah ja, dann jetzt muss ich den Löffel mal erst wieder trocken machen, sonst ist nämlich meine Brühe. Was sagt euch das? Die ist frisch aufgemacht. Die ist frisch aufgemacht. Du hast gesagt, wir kochen frisch, also habe ich natürlich eine frische Brühe. Also die Instant-Brühe frisch aufgemacht. Das ist Kristallpapier da oben drauf, ne? Genau. Ja, du brauchst den Löffel übrigens nicht trocken machen, das ist eine Angewohnheit, die kannst du dir sparen, weil es bleibt nichts Flüssiges in der Brühe, sondern es klebt halt das alles am Löffel. Alles am Löffel, ne? Genau. So, einrühren, Toaststulle dazu, lass dir schmecken. Das ist 30 Sekunden Menü. Das ist ja toll. Und du bist hinterher satt und du hast jetzt eigentlich zu 100% diesen Automaten-Tomaten-Dingens, aber ganz frisch. Ab jetzt immer ganz frisch. Dann ich probiere das jetzt mal. Ne? Ja, ja, hau rein. Das ist ja, ich sag mal, ist ja eine gute Idee. Jetzt sollte die Chemo am Montag nicht so toll laufen, dann habe ich zumindest eine Alternative, was ich essen kann. Im Chat kommt gerade die Frage nach vegan. Das gibt's vegan und glutenfrei. Und Bio gibt's das auch. Also vegan, das schmeckt also erstmal wirklich gut. Das ist, und vegan ist es, weil ich habe eine klare Gemüsebrühe von Legusto. Also ich habe mich echt in Kosten und Unkosten gestürzt hierbei. Ich habe Rind reingemacht, ich kann nicht mehr Fleisch. Und wenn du das jetzt vornehmen willst, dann schneidest du deinen Toast in Dreiecke. Dauert 15 Sekunden länger. Ich habe jetzt ein Minutenmenü. Ich hatte jetzt die Idee, ob man das morgens mal eben in der Bratpfanne, in Würfelchen in Bratpfanne schmeißt und eben anröstet. So Croutons. Croutons ist auch gut, ja. Genau. Ja, das war so mein Anfall auf der Arbeit und dachte ich, das muss ich euch mal anteasern. Geht mal noch einkaufen vorher und dann sättigen wir uns jetzt. Lass es dir schmecken. Ich lasse mir das jetzt genauso schmecken. Und Klaus, hey, du warst zu langsam. Rind ist ja übrigens immer vegan, weil Kühe fressen nur Gras. Wollte ich noch. Genau. Wer hat denn das hier im Chat gerade? Ach, der Palk. Ja. Mit Rind vegan. Ja, genau. Ja, Secondhand-Veganer. Genau. Ja, aber das gut zum Bier. Ja. Man verbrüht sich auch kaum. Ja, aber dann waren es mehr wie 43 Grad. Ja, man müsste das kriegen ja, die Automaten ja nicht hin. Man müsste es ja theoretisch in einem Plastikbecher servieren, oder? Um den Original-Automatengeschmack auch rauszubekommen, oder? In so einem, der sobald du ihn in der Hand hast, seine Konsistenz ändert. Genau, ne? Der so wabbelig ist, dann erstmal die Hälfte schon mal beim Arbeitskollegen auf den Armani-Anzug. Ja, was ziehst du auch so teures Zeug an auf der Arbeit? Und dann muss man sich nicht beschweren. Ja, cool. Das ist ja ähnlich wie Frank sein Schnellmenü mit Toast, Curry-Ketchup und Röstzwiebeln. Das ist ja der Burger des kleinen Mannes. Auch immer wieder gern genommen. Ja, das ist auch für die Heißhungerattacken nachts um 3. Das ist das Sam Backhaus Gedächtnisessen. Ja, genau. Also das klingt gut. Ja. Und das schmeckt mindestens so gut wie so ein goldener Möwe-Burger, oder? Ja, muss aber der richtige Ketchup sein. Das muss hier, wie heißt er? Der von Hela, der gewürzt Ketchup Delikat. Curry-Delikat, der muss es sein. Nur dann hast du das wahre Backhaus-Burger-Geschmackserlebnis. Ich hätte jetzt einen Tropfen Senf drauf gemacht. Senf geht immer. Senf geht immer. Und er hat Senf gesagt. Klaus, ist der Topf endlich offen? Der große noch nicht, ne? Was? Brauche ich für die Einweihungsparty, wenn ich dann ein neues Zuhause habe. Du musst mal ein paar Rouladen machen, da braucht man immer Senf. Klaus, du isst zu wenig Senf. Also der große wäre schon. Und zu wenig Rouladen. Ich arbeite noch an dem, den ich vom Daniel vom Brombeerfalter gekriegt habe, mit Meerrettich drin. Der hatte diesen französischen Körnigen, ne? Der sah sehr geil aus. Ja, den haben wir auch noch, genau. Dijon, glaube ich, wird es ausgesprochen. Aber Dijon-Senf, wie die Oma gesagt hat. Da würde ich sogar Bautzner beiseite mal schieben. Bartheit, sei jetzt nicht böse, wenn du das hier hörst. Aber man muss auch mal... Er tippt schon. Man muss auch mal was Neues kosten. Das ist wohl richtig. Smiley, Mund nach unten, liebe Hörer. Ja, genau. In unserem geheimen Senf-Chat. Franz, Mann, Mist, schreibt. Ja, das Thema Senf ist aber auch ganz schön in Vergessenheit geraten, ne? Das holen wir jetzt nochmal richtig raus. Ja, den können wir nochmal aufwärmen, aber weißt du, muss so Sachen auch mal eine Pause gönnen, sonst wird das zu viel. Ne? Warum haben wir das eigentlich nicht auf die Waffe gemacht? Ja, habt ihr hier, nicht, jetzt, ne? Siehst du? Ja, kannst du sehen. Passt Mett und Senf eigentlich? Ja, du bestreichst Uli, das. Uli, ich schick's dir später, okay? Oder du musst es heute Nacht nochmal schnell auspacken. Nee, muss auf Reisen, das muss jetzt los. Ja. Mach ihr so eine Tüte Senf dazu und dann kann sie das ja testen. Sehr gute Idee. Sehr schön. Es muss ja nicht durch den Zoll. Stimmt. Es muss nur den Postboten überleben. Und es muss irgendwie in der Eifel die Berge rauf und runter können. Ja, das so zu packen, das hat ein Brocken geschafft. Habt ihr das echt da hochgetragen? Nee, wir wollten. Ich wollte sagen. Früh um 5 habe ich dann gedacht, nee, ich lasse es jetzt doch stehen, weil der Landstuhler hatte sich angeboten. Schöne Grüße, Landstuhler. Du hast deine Pflicht nicht erfüllt. Nee, ich wollte es euch gehen antun. Also das ist gar nicht schwer, aber ich denke so auf diese Tortur, da kotzt denn ab, wenn das Ding dabei hast. Ja, vor allem hätte ja einer das Dieselaggregat auch noch hochschleppen müssen dafür, ne? Da gab es bestimmt keinen Freiwilligen, nehme ich mal an. Also ich hätte es eigentlich nur hingestellt zum Foto machen. Das kann man die Schleife angucken, ne? Also. Aber wo ich gestaunt habe, also oben war der Mixi, ich weiß nicht, ob ihr den Mixi kennt vom Mixi TV, das ist so ein Geocacher, der so ein bisschen Fernsehfolgen macht und der hat einen Kocher, einen Gasherd und 5 oder 6 Liter Glühwein da hochgeschleppt. Völlig bekloppt. Ist der dreimal gelaufen? Nein, so wie es ist. Also der hat so einen Wanderrucksack gehabt, der sah aus wie so ein Sarg hinten drauf geschnallt. Ja, verrückte gibt's, ne? Und ich habe es nicht geschafft, das Waffeleisen mitzunehmen. Ah, das war am Brocken. Es war, genau. Immerhin. Es hat mal geschnuppert am Brocken. Der gute Wille zählt, das ist für was. Ja, sehr schön. Ja, die heizt aber gut ein, die Suppe, stelle ich fest. Ist schön, ne? Ja, doch, das ist was für, da kann ja 13 ausmachen, Fenster auf. Kann ja, man wenn du mal Heißhunger hast, abends nach 3 Bier, so ein Ding tut auch gut. Geht das auch mit Kaltwasser und einem Schuss Wodka? Also, ja, das geht bestimmt. Auf Arbeit nehme ich einfach nur Wasser aus dem Wasserhahn. Also wir haben da so einen Durchlauferhitzer, den stelle ich dann auf die Vollgasstufe. Ich glaube, da kommen 50 Grad dann raus, aber es reicht aus eigentlich. Schön heiß, kannst du sofort trinken. Bin ich sowieso so ein Fan von sofort trinken. Ja, vom sofort trinken bin ich auch Fan, absolut. Ja, bei Kaffee auch. Ich mache mir mal einen Schluck kalten Wasser rein, weil der Kaffee sonst zu heiß ist. Die sagen immer, warum verdünnst du den? Ich sage, ich kann den nicht trinken. Ja. Der ist so heiß. Ja, schön. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht macht uns ja jemand mal ein Foto, dass er das wirklich getan hat und sich die Brühe gemacht hat. Ich nenne sie jetzt schon mal die Obi-Wan-Gedächtnisbrühe an der Stelle. Ich gehe doch in die Geschichte ein. Ja, wer hier hinkommt, geht in die Geschichte. Ja, genau. Geht, auf jeden Fall. Er wird nicht berühmt, aber berüchtigt werden. Ja, genau. Hier wirst du nicht berühmt, aber berüchtigt. Oh, du warst auch schon da. Ja, Frankie, hast du deine Suppe denn jetzt ausgelöffelt? Ich habe da noch, ich habe halt eine ziemlich große Tasse auch genommen. Ach so. Aber das ist schon okay. Ich kann 10 Liter hat ja Pott gesagt, dass 2 Liter drin sind, wusste ich auch nicht. Da kann man ja immer mal so zwischendurch dran nippen. Ja. Du hast uns noch was mitgebracht. Oh, ein Schlürfen zum Beispiel. Ja, ich wollte mal eine neue Kategorie einführen, und zwar die App des Monats. Ja, das macht noch keiner in der Podcast-Szene. Das ist gut, wenn wir damit anfangen. und das kam so. Ja, erzähl mal. Wir saßen am Küchentisch bei uns unten in der Küche und wir haben alles Mögliche erzählt. Und dann habe ich irgendwas gesagt, wo ich gedacht habe, ja, den hättest du jetzt besser nicht rausgehauen. Und habe instinktiv mein Handy genommen und habe dann diese Aktion gemimt, die bei Men in Black passiert, wenn Leute Dinge vergessen sollen. Mit diesem Blitzdings. Das Blitzdings. Blitzdings. Ne? Ich habe dann einfach mein Fotoapparat genommen und dann hat es geblitzt. Gut. Keine 10 Sekunden später durchzuckte mich der Gedanke, sowas muss es doch als App geben. Und tatsächlich, das gibt's. Und die wollte ich mal eben vorstellen und zum Kauf empfehlen. Nein, die kostet nichts. Das ist der Neutralizer von der Firma Softloop. Mhm. Ich habe echt gedacht, ja klar, Leute kommen auf so bescheuerte Ideen und das ist tatsächlich so. Beschreibung. Mit dem Neutralizer kannst du ganz einfach und unkompliziert versuchen, das Gedächtnis deiner Freunde zu löschen. Dank modernster Alien-Technology kannst du entweder den Blitz deines iPhone 4, 4S oder den Bildschirm deines iPhones nutzen, um Gesagtes kurzerhand vergessen zu machen. Ob auf Partys, beim Flirten oder im Alltag, der Neutralizer bietet dir die Möglichkeit, charmant auf eigene, in Klammern, unglückliche Äußerungen zu reagieren und Stil zu beweisen, wenn du in ein Fettnäpfchen getreten bist. Mit anderen Worten, ja. Wenn der erste Baggerspruch nicht zieht, gibt dir der Neutralizer eine zweite Chance und mit deinem Gesprächspartner einen Grund zum Schmunzeln. Sonnenbrille nicht vergessen. Features. Kompatibel mit iOS 5, nutzt den Blitz deines iPhone 4, 4S, On-Screen-Blitzfarbe wählbar, filmreifes Gedächtnis löschen, hilft in jeder Situation, passt zu deinem schwarzen Anzug und ist kostenlos. Kundenrezension. 2,6 von 5 Punkten. Das finde ich allerdings eine Schweinerei. Ja. Also hat auch nur 10 Bewertungen. Ach so. Super, habe gerade vergessen, was ich aufschreiben wollte. Es könnte sein, dass ich eben das Blitzdings ausprobiert habe. Nett, leider wird der ganze Bildschirm weiß. Wenn man nur das LED aufblinken könnte, gäbe es mehr Sterne. Euer Ernst? Dass manche Leute hier glauben, dass von der Fun-App wirklich das Gedächtnis gelöscht wird, amüsiert mich ziemlich. Ich finde es ganz witzig, ergo nicht immer auf die Bewertung gucken, manchmal bringt sie gar nichts und tatsächlich irgendeiner hat das wohl auch so bewertet. Ja, der Neutralizer, den wollte ich als App des Monats zum Erwerb empfehlen. Gibt es im App Store? Nur für genau Apfelgeräte. Also im Apple App Store gibt es den. Ja. Bei woanders gucken Sie bitte selbst. Ja, und diese App möchte gerne auf deine Kontakte, auf deine Fotos und auf sämtliche Inhalte deines Telefons zugreifen. Ja, die macht erstaunliche Sachen. Die liest die Kreditkarte aus. Und ja, das ist mal eine lohnenswerte App. Das stimmt. Die ist fast so cool wie dieses Mückenpieps-Ding, was du auch runterladen kannst, was angeblich Mücken vertreibt. Ne? Das dann mit dem kleinen Lautsprecher, der in Handys verbaut ist, einen Ton erzeugen soll, der jenseits der Hörschwelle ist. Das ist einfach, das kann ich auch programmieren. Du kannst es ja nicht beweisen. Aber auch diese Mückendings-App möchte natürlich gerne mal auf sämtliche Kontakte zugreifen. Ja, wer da freizügig ist, immer drauf damit. Ja. Also ich weiß jetzt nicht tatsächlich, was passiert, wenn man die installiert, weil das habe ich nicht gemacht. Es ist nur interessant, die Firma Softloop gibt es seit 2010 und offensichtlich scheinen die da irgendwas von zu haben, dass die das Ding in die Welt gesetzt haben. Ja, durch Werbung finanziert. Na cool. Mhm. Ja, die Idee ist schön. Das Blitzding. Habt ihr auch eine App des Monats? Habt ihr irgendwas diesen Monat mit Apps gemacht, wo ihr gedacht habt, das wollte ich schon immer nicht? Ja, das ist auch so eine Frage. Obi hat wahrscheinlich die Purin-Rechner-App auf seinem Handy. Nehme die ich ist mal schon an. Wieder runter. Ach so, die ist schon wieder runter. Da muss ich aber mit meinem Informanten nochmal reden. Ja, App des Monats ist bei uns eine App geworden, die kommt erst diese Woche im Podcast von heute nachzuhören. Ja, mach ruhig Werbung, das darf man hier bei uns. Ganz superschwellig. Okay, ja, wir haben gestern eine App getestet, haben Spaß dran gehabt. Ich trank Wein, Palk trank Mate, es war ein geiler Abend. Und ja, auf dem Geo-Gedöns einfach mal reinhören. Ah, ich glaube, die ist bei mir schon reingefallen in den Podcatcher, kann das sollte sein? Sollte gegen 17 Uhr ja. Kling gemacht haben. Das ist doch sehr schön. Ja, genau, das Geo-Gedöns, genau wie die Gerichteküche, ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Podcast-Imperium. So, dann haben wir das auch wieder, kann ich das abhaken? Superschwellig. Superschwellig gemacht. Ja, wir sind ja mit dem Backhauscast, genau, wir sind ja mit dem Backhauscast heute auch ganz frisch in den Freundeskreis des Podcast-Imperiums aufgenommen worden. Kann man da auf der Homepage nachschlagen. Dafür vielen Dank. Das freut uns. Und wer jetzt sich das mal anschaut, da auf der Homepage vom Podcast-Imperium, wird feststellen, dass dort ein neues Logo prangt für unseren Podcast. Ja, damit kommen wir zu einem Thema, was wir schon lang vor uns hergeschoben haben jetzt. Ja. Und zwar, ja, das Backhauscast-Logo. Bis jetzt war es ja so, das Ding ist ja hier, wie so viele Backhaus-Ideen, aus dem Stand mal eben in Stein gemeißelt worden, quasi. Ja, Durchlaufzeit, ich glaube, 15 Minuten. War das Ding online. Und ja, was machst du? Du nimmst irgendein Foto. Ich hatte damals mein H1 auf dem Schreibtisch liegen, Foto gemacht, fertig. Das war so bis jetzt unser Logo. Und dann hatten wir ja aufgerufen, uns welche zu schicken. Dafür vielen, vielen Dank. Ich glaube, es sind an die sechs Stück sind es, genau. Vorschläge bei uns angekommen. Die sind auch auf unserer Homepage drauf. Und wir hatten ja auch so ein Abstimmungstool da am Start. So, jetzt hätte laut Abstimmungstool gewonnen, Frank hilft mir, das Logo Nummer 6 war das glaube ich. Das Logo Nummer 6 hätte gewonnen. Genau, was da gewesen wäre, ich versuche das jetzt mit den letzten Resten, die ich aus dem Deutschunterricht Thema Bildbeschreibung noch gespeichert habe, kurz zu erzählen. Wir sehen dort ein gezeichnetes Waffeleisen und da sind Kopfhörer drauf, richtig? Geöffnetes Waffeleisen mit Kopfhörern dran und das Ganze in Grau gehalten und viereckig. So möchte ich es mal beschreiben. Wer das sich anschauen will, findet man auf unserer Homepage unter dem Reiter Aktuelles. Da kann man da jetzt entweder die Leute im Chat schnell draufklicken oder wer es nachhört und noch gucken möchte. Gut, und das hat gewonnen mit, ich weiß nicht, zweistellige Zahl war es. Es war ja, ziemlich 30. Ziemlich, ja. Also wir haben insgesamt 50 Stimmen gehabt auf dem ganzen Voting. Das Logo 4 0 Votes, Logo 3 0 Votes, das Logo 2 hat 2 Stimmen bekommen, Logo 1 auch 2. Alles so lassen, wie es ist, hat 4 Stimmen bekommen. Das Logo. Das sind meine 4. Wahrscheinlich. Nein. Das Logo 5 hat 12 Stimmen bekommen und das Logo 6, also das aufgeklappte Waffeleisen mit Kopfhörern und Backhauscast so als Dach oben drauf geschrieben. Hat dann, habe ich schon gesagt, 30 Stimmen bekommen, genau. Ja, soweit war der Stand der Dinge ungefähr bis gestern Nachmittag, möchte ich, war es Nachmittag? Ich glaube, es war Nachmittag, ja. Dann erreichte uns ein Tweet von dem lieben Micha, dem Making Tracks Micha. der nur geschrieben hat, dass er unsere Folge jetzt anhört, die letzte, und damit sein Podcatcher dann auch leer wäre. Und er hat darunter mal so lassiv ein Logo mitgeschickt. Und ja, das hat mich persönlich komplett von den Füßen geholt. Und dann habe ich das dem Frank geschickt. Und der hat auch virtuell über Telegram abgenickt. Und wir haben jetzt entschieden, dass wir das Hörervotum einfach beiseite legen und haben uns für das Logo von Micha entschieden. Und ja, das könnt ihr euch gerne anschauen. Das kommt jetzt auch dann demnächst auf Twitter. Und ja, irgendwie muss ich das dann jetzt noch in den Feed und das ganze Ding jetzt irgendwie reinknuspern, dass das da auch auftaucht und nicht das alte. Das war jetzt insofern nicht so schwierig, weil wir gute Kontakte zu dem eigentlichen Gewinner haben, der nämlich das genau. Logo mit den 30 Stimmen entworfen hat. Dazu kann der Frank jetzt noch kurz was sagen. Ja, ich habe mit ihr persönlich gesprochen. Sie wohnt gar nicht weit von hier. Uns trennt eine Wand. Und sie hatte schon, muss man dazu sagen, die Ronja, meine Tochter, sie hat das auf Twitter mitverfolgt, hat das neue Logo auch schon begutachtet und hat gesagt, das fände sie auch richtig gut. Und von daher ist das alles schön friedlich und ja, wirklich ist okay so. Für sie passt das. Prima. Ja, dann bleibt uns hier auf jeden Fall zu sagen, vielen Dank an den Micha. Den hört man entweder in seinem Personal Podcast Making Tracks. Oder aber regelmäßig dienstags um 19 Uhr, auch hier in der Pott-WG oder live in dem Bla-Bla-Bla-Podcast, wo das restliche Team vom Raidinger sich zusammenfindet und ja, man kann fast sagen, fast nahtlos da weitermacht, wo Raidinger.de aufgehört hat. Leider ohne den Sven, aber auch das muss ich loswerden. Der Sven macht weiter mit einem Personal-Podcast unter dem alten Feed. Den sollte man auf keinen Fall wegschmeißen aus seinem Podcatcher. Auch das ist recht interessant. Und ich mache das so, wenn ich das Gefühl habe, ich will den alten Raidinger wiederhaben, dann schneide ich mir die 30 Minuten vom Sven einfach selber in die Folge vom Blablabla-Podcast und dann ist wieder alles gut. So. So kann man das machen. So, oh, jetzt ist der Werbeblock aber durch an der Stelle. Ja, gut. Sehr, sehr schön. Tolles Logo. Ja, gefällt mir sehr gut. Ja, das bin ich sehr begeistert. Also ich iTunes ist es auch schon angekommen. Ist schon angekommen. Ja. Naja, dann bewegt sich ja schon was. Was geht da schon? Das ist ja gut. Ja, auf der Homepage ist es auch. Ich werde morgen dann... Fit braucht noch ein bisschen. Ja, der braucht länger. Ich werde es morgen dann zusammen mit der neuen Folge auch auf Twitter veröffentlichen. Dann machen wir das in einem Aufwasch. Sehr schön. Das lasst ihr gleich als Stempel machen, ne? Als Stempel? Ja, dann kommt es ins Wanderwaffeleisen und dann kann das sich jeder an die Fliese klapsen. In der Küche. Also, sehr geil. Nein, sieht gut aus. Sieht super aus. Ja. Als Stempel wäre das wirklich genial. Also war jetzt so gerade. Ich dachte mehr an eine Vorlage fürs Tätowierungsstudio rechts neben der Isar. Aber gut. Echte Fans tragen also wenn ich das als Tattoo. Auf die Schulter habe, war ich in einer Waffe. Ja. An der Wanderwaffe. Du ist aber besser wie eine Dartscheibe auf dem Rücken im Freibad. Okay. So. Ah, sehr schön. Jo. Sollen wir noch was spielen? Hast du noch was zum Spielen? Ich hätte noch was zum Spielen. Oh ja, gerne. Pass auf, ich erkläre kurz, wie es dazu kommt. Ja. Jetzt kommt wirklich, das ist also Backhaus-Cast und Backhaus-Family-Content, der jetzt kommt. Okay. Da brauche ich natürlich immer mal dein Erinnerungsvermögen, Klaus, als so quasi gut. Korrektiv, ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an das weiß ich auch noch nicht. Die großen Pioneer-Lautsprecher, die Vater Hans Werner sich dereinst kaufte. Das waren... Die auf dem WHB-Regal standen. Genau. Mhm. Das war das erste Mal, dass dieser Mann sich richtig gute Lautsprecher kaufte. Vorher stand da irgendwas von Telefunken rum mit so einem Gitter da vorne vor und man wusste gar nicht, was da drin so wirklich arbeitet. Und dann hat er sich so wirklich tolle Pioneer-Boxen mit so weich aufgehangenen Langhubbässen und speziellen Hochtönern gekauft. Klasse. Jetzt, was macht man damit in den 1980er Jahren? Was hört man da für Musik drauf, um die mal so richtig auszureizen? Hatte der auch eine gute Idee. Der hat nämlich eine Schallplatte gekauft, ganz in Rot gehalten, mit drei Menschen vorne drauf, die so ein bisschen aussahen wie Schaufensterpuppen und unten drunter stand Mensch-Maschine. Und oben drüber stand Kraftwerk. Und diese Platte hat er aufgelegt und über diese Lautsprecher gehört. Und ich war damals in einem zarten Alter von 9, vielleicht 10. Oh. Also viel älter war ich da nicht. Aber ich kann mich noch genau an den Sound erinnern und dass ich von dieser Musik und von Wir sind die Roboter völlig geflasht war. Ich fand das einfach großartig. Ja, das stimmt. Und letztes Jahr ist mir aus irgendeinem Grund, also, ja, der Klassiker, Ohrwurm von der Melodie, und zwar von dem Lied Space Lab von Kraftwerk. Und dieser Ohrwurm hat dazu geführt, dass ich dann mir die Scheibe geklickt habe, letztes Jahr, Mensch-Maschine. Und dann habe ich noch direkt, weil damit du Porto sparen kannst, habe ich noch die Autobahn dazugeholt von Kraftwerk. Und genau, habe die dann auch ein paar Mal gehört und fand die nach wie vor richtig toll. So, und habe die dann in den Schrank gelegt und da lagen die jetzt über ein Jahr. Und dann ist Folgendes passiert. Mein Gitarrist von der Next Blues Generation, der hat mir ein Buch gegeben, der weiß, dass ich im Moment ein bisschen mehr Zeit habe. Ich sitze halt auch dann viel rum und so an der Infusion und so und kann ja schön lesen. Der hat mir ein Buch gegeben, da habe ich dann auf dem Bild direkt eine Person wiedererkannt. Es sah genau aus wie auf der Mensch-Maschine-Platte. Karl Bartos, der Klang der Maschine, Autobiografie. Zu Karl Bartos muss man sagen, das ist einer der vier Kraftwerk-Musikanten. Im Zeitraum 75 bis 90 hat der in der Band gearbeitet, also in der wohl, sag ich mal, erfolgreichsten Zeit von Kraftwerk. Und gut, ich bin jetzt in dieser Autobiografie noch nicht so schrecklich weit. Ich bin da auf Seite 85. Da ist er noch nicht bei Kraftwerk. Da experimentiert er noch arg mit Musik herum, ist am Konservatorium. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Kraftwerk-Musikanten allesamt klassisch ausgebildete Orchestermusiker waren oder sind. Auch spannend. Sowieso die Zeit sehr spannend. Was da musikalisch in Deutschland ging, war entweder hauptsächlich Schlager. Also jetzt deutsche Musik von Deutschen gemacht, waren Schlager, die hatten, es gab in der Zeit deutschen Jazz, der war auch recht erfolgreich und Krautrock und dann war da schon nicht mehr so schrecklich viel und da war dann Kraftwerk mit elektronischer Musik, das waren Exoten einfach in der damaligen Zeit und ich freue mich schon sehr auf das Weiterlesen des Buches. Auf jeden Fall hat mich das angetriggert, nochmal mich genauer mit Kraftwerk zu befassen und ich habe dann so die Sammlung mal komplettiert, also habe dann von 1975 die Radioaktivität oder Radioactivity gekauft, habe die Trans-Europa Express geholt, Mensch-Maschine hatte ich ja schon und Autobahn und habe dann im Jahr 81 das abgeschlossen. Mit der Aufnahme Computerwelt. Danach habe ich jetzt nicht weiter was eingekauft von Kraftwerk, weil bei 81 schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis, ich sag mal so, von der erfolgreichsten Schaffensphase dieser Truppe. Ab 81 fängt das dann auch so ein bisschen an zu bröseln und die haben lange Zeit nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt und sind dann auch nicht gut auseinandergegangen. Also der Bartos ist dann irgendwann da weg und der Wolfgang Flür auch. Und ja, okay, aber ich will jetzt hier nicht so ganz viel Kraftwerk-Content machen. Ist einfach ganz interessant, wenn man sich da mal mit befasst, was da an deutscher Musik gewesen ist. Genau, eine andere Sache noch. Diese Musik habe ich dann auch, das durfte ich auch, ich musste vorher fragen und dann durfte ich das auch über Kopfhörer gehört. Da habe ich heute nochmal recherchiert, was war das für ein Kopfhörer und ich habe den tatsächlich gefunden. Das war der Sennheiser HD424, ein offener Kopfhörer mit so orangen Ohrpolstern. Und genau, und da war das dann nochmal ganz spannend, so als Kind, Einmal konntest du richtig laut machen, das fand ich schon gut. Und du hattest richtig toll Stereo. Das also war schon fantastisch. Also, und jetzt, wo ich die Musik nochmal gehört habe, begeistert mich einfach nach wie vor. Ich habe festgestellt, es gibt so in der Twitter-Blase noch jemanden, der da anscheinend auch sich mal mit befasst hat oder auch so ein bisschen sich auskennt, der schickt dann schon mal eine Liedzeile rum und sagt, name that song. Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen hier. Tobias Migge. Genau, danke. Genau, und so ist da so ein Austausch. Und ich hatte jetzt folgende Idee, jetzt muss ich erst mal fragen, du hast noch ein bisschen was von Kraftwerk im Ohr, ein klein bisschen? Muss ich dir ganz ehrlich sagen, das Roboterlied hätte ich im Ohr und sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Mhm. Und dann bin ich blank da bei den Jungs. Aber das spricht ja viel dafür, dass hier eine Privatkopie vielleicht den Weg findet. Genau. Obi, sagt dir Kraftwerk irgendwas? Kannst du irgendwas mit anfangen? Ja, vom Namen her auf jeden Fall. Und ich bin ein Roboter auch, aber es ist... Ja, ich war noch Käse. Neonlicht würde ich vielleicht noch. Fettiger Käse zum Überbacken. Ja. Also nicht Quark. Nein. Quark. Aber die Musik ist mir auf jeden Fall bekannt. Also wir machen nur ganz, wenn das jetzt in die Hose geht, ist ja nicht schlimm. Ja. Vielleicht hört der Tobias den Podcast ja und sagt direkt, ja, kenn ich. Ich weiß nicht genau, ist mir auch eigentlich egal, wie das mit GEMA ist. Ich glaube aber, 15 Sekunden darf man immer. Ach und du, wenn die GEMA auf uns falls aufmerksam die sich melden, wird, dann, ich bezahle das gerne. Da reden wir dann. Kein Thema. Zahlendes Mitglied. Ich habe mal vier Anfänge von Kraftwerkliedern mitgebracht. Okay. Und wollt einfach mal das Experiment machen, ob ihr das raten könnt, was sich dahinter für ein Lied verbirgt, beziehungsweise welches Lied damit so beginnt. Ja gut, ich meine drei oder vier zu kennen, wenn ich Autobahn noch dazu nehme, dann bin ich mal gespannt. Ja, hau rein. So, erste Lied. Ja, einfach sie ist ein Model und sieht gut aus, das ist ganz klar. Ja, das Richtig? Model, ne? Das Model, wer genau. Kennt das nicht? Ja, genau, das Model. Ne? Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Der Nachtzug schreibt Roboter. Roboter fängt mit diesem an, irgendwie so komisch, ja. Ah, aber gut. Kommt ja viel. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Was ist das denn hier? Gespoilert. Das sind Kastagnetten. Die gibt's in Spanien ganz oft. Denn Wecker hat Fernschreiber sein. Das ist wieder dieses Ding. Die Melodien kennst du, aber du weißt ja natürlich nicht. Ich lass mal 45 Sekunden laufen. Los, Obi, hau rein, sag irgendwas. Keine Chance. Ja, dann sag irgendwelche Käsesorten. Also cool finde ich den Groove, den der Bartos da spielt. Puff, puff, puff. Das ist die Menschmaschine. Ah, okay. Die Menschmaschine. Genau. Die Menschmaschine. Ich dachte am Anfang, dein Wecker, der hat Rhythmusstörung. Ja, genau. Machst du Spaghettis drumherum? Hast du Essen rund um die Uhr? Song Nummer 3 kommt euch vielleicht bekannt vor. Ich bin gespannt, wo ihr das jetzt einordnet. WDR Computerclub. Schon mal gehört? Die Piano-Melodie kenne ich definitiv, ja. Das ist so ein Typ, der steht um 8, 9, 10, 12 Pianos, ne? Beim Spielen. Also diese Melodie, behaupte ich jetzt mal, ist erst bekannt geworden, als sie jemand mit einer E-Gitarre gespielt hat. Und zwar die Band Coldplay mit dem Lied Talk. Nee. Ja, spiel das mal an jetzt. Ja, also. Warte mal. Ja, dann horche mal. Jetzt muss er ein neues Band auflegen. Ich muss mal eben das passende Band suchen. Ja. bei. Musst du dafür ins Archiv laufen? Ja, genau. An der Bierkiste wieder vorbei. An der Bierkiste vorbei. Oh. Ganz gefährlich. Bringst du mir eins mit? Die nächsten Podcasts verschieben sich um 15 Minuten. So, wenn er das jetzt spielen täte, wäre schön. Es kommt was. Ah, daher die Melodie. Da können wir nochmal. Sehr schön. Sehr schön. Ah, jetzt geht's los. Auch die Leute am Podcatcher dürfen jetzt mittanzen. Genau. Klatschen Sie mit, aber bitte auf der 2 und 4. Ja, bitte nicht dieses ARD-Fernsehgarten klatschen auf alle 4. Das muss nicht sein. Schön. Ja, wie heißt das Lied? Talk? Genau, das ist Coldplay Talk. Und 81 hat Kraftwerk das Lied Computerliebe komponiert und hat halt diese Melodie da geschrieben quasi. Und Coldplay hat tatsächlich bei denen angefragt, ob die das verwenden dürfen in ihrem Song Talk. Oh. War dann, fand ich mal, war so ein Fun-Fact an der Reihe. Ja, schön, das spült auch nochmal Geld in die Kasse. Allerdings. Die sind ja vielfach kopiert, Kraftwerk. Also die ganze Techno und House-Szene, die spielen immer wieder Loops von denen, wofür die natürlich dann relativ wenig sehen. Und ja, letztes Lied. Ja, da ist es. Das kann ruhig, ja. Ist schade, dass das in Mono ist. Das ist jetzt dem Teamspeak geschuldet. Ja, das macht ja nichts. Das kann sich ja jeder zu Hause dann nochmal anhören. In richtig. Ja. Die Roboter. Die Roboter. Und das kam richtig gut auf den Pioneer-Lautsprechern mit dem Bass, der da unten drunter liegt. Das ist wirklich sagenhaft. Ja. Was wir hier jetzt mit unseren 3,99 Euro Kopfhörer aus dem Rossmann nicht hören können. Aber gut. Wir werden aber nicht bezahlt von irgendwem. Das muss man jetzt auch immer dabei sagen in jedem Podcast. Oh. Okay, haben wir das auch? Nee, Frank, die Frage bei mir, du hast gesagt, du hast dir die Platten gekauft. Ja. Die Platten? Ach so, oh nee, missverständlich. Wirklich, oder? Nein, CDs. Doch, CD. Ach so, ich hatte schon gedacht, du hättest den alten Dual jetzt irgendwo aus dem Keller noch rausgekramt. Aber dann eine auch schöne Sammlung getwittert, habe ich gesehen. Ja. Also mein Dual-Plattenspieler hat ja einen ganz jämmerlichen Tod gefunden, weil den mal über Nacht habe laufen lassen versehentlich. Und da ist die Motorschmierung fratze gegangen. Und ich bin morgens aufgewacht, weil so ein ganz fieses, hohes Quietschen im Zimmer zu hören war. Und das war dann leider der Direktantriebmotor meines Dual-Plattenspielers. Motorschaden. Ja, das ist, ich habe nur noch das Tonabnehmersystem, das habe ich mir zurückbehalten. Das war ein Autophon, hatte ich da drunter. Das klang schon nutz. Ne? Und jetzt, ich habe einen Plattenspieler auch wieder, aber ich habe nichts. Ich habe keinen NCR-Vorverstärker oder irgendwas, wo ich das anschließen könnte. Ich habe noch ein Dual hier rumstehen, der müsste aus Gründen das Haus verlassen. Aus Gründen? Muss ich mal gucken. Wie ich den nach Hunsheim kriege. Auf dem Schoß im ICE auf oder so. Auf der Bahn. Kann man bei der Bahn nicht Gepäck aufgeben? Oder gibt man das dann auf? Wenn es nicht so wichtig ist, das Gepäck, kannst du es dann mal aufgeben. Auf jeden. Das kannst du dann aufgeben, dein Gepäck quasi, um jetzt diesen Wortwitz ganz zu Ende zu spielen noch. Pling, plong, 5 Euro, bitteschön. Ding, dong. Ja, ich habe mein Gepäck aufgegeben. Ja, schön. Hast du eine Reise in die Vergangenheit? Ja, ich habe dann auch. Musikalisch. Ja. Ich habe eine ganze Woche nur wirklich mich Kraftwerk gewidmet. Ich habe eine Doku dazu gesehen, die ich irgendwo auf YouTube gefischt habe. Ja. Und auch Original-Interviews. Die gibt es allerdings nur von Wolfgang Flür und Karl Bartos, weil die Herren Hütter und Schneider, das sind ja die eigentlichen Gründer der Band. Aber die verschanzen sich irgendwo die noch nicht mal das Plattenlabel kriegt, die wirklich zu fassen. Wenn die die sprechen wollen, dann müssen die sich echt in Düsseldorf vor dem Klingklangstudio aufbauen und abwarten, dass die beiden Herren da anschneien. Die kriegst du nicht per Telefon, die kriegst du nicht per gar nichts. Das ist richtig. Das ist ganz interessant. Okay. Muss ich mich jetzt schämen, wenn ich sage, dass die letzten zwei CDs, die ich bestellt habe, von Peter Maffay waren? Nee. Nein. Das ist nämlich auch eine Backhausgeschichte, die können wir ein andermal erzählen dann. Ja. Also für den Frank, die Ich will leben und die Revanche habe ich mir mal gehört. Ah, siehst du? Ja, das ist so die. Von der Wanderwarze? Von der rumänischen singenden rumänischen Wanderwarze, genau. Ja. Ich hatte tatsächlich jetzt die Woche auch einen Maffei-Ohrwurm und der ist, glaube ich, von der Revanche. Es ist Nacht und die Zeit bleibt stehen. Ja. Du liegst neben mir. Du wirst niemals mehr gehen. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, also rein literarisch ist das natürlich ein großartiges Schaffenswerk, das kann man gar nicht anders sagen. Wenn du mal so ein richtig im Suff noch so ein richtig geiles Zitat raushauen willst, dann nimmst du eine Textzeile von Maffay, ne? Ja, genau. Tiefgründig, ich will dich. Ich meine, da weiß der Gegenüber nicht direkt, was mit anzufangen mit diesem Satz. Das gibt und dann als so diese, Mann sah ich die Sonne auf. Ja, oder so. Das gibt dann diese kleine Pause im Gespräch, wo du dann das Blitzstick-App dann mal schnell noch benutzen Siste? Kannst an der ja, Stelle doch. Und Siste, Mann. Dann ist die Sache schon wieder rund, ne? Hat doch noch Verwendung dafür gefunden. Ja, muss ich mir jetzt ein iPhone kaufen, nur für die Blitzstick-App. Ich weiß nicht, kann ich mal einer gucken, ob er das im Google App Store auch gibt? Ich kann das später Play Store. Mal gucken. Heißt das so Play Store? Oder? Play Store. Google Play Store, wie der Frank gesagt. Play Store. Könnt ihr das nochmal sagen? Ich habe das vergessen, die App ist echt gut. Neutralizer. Oder? War doch Neutralizer. Genau. Ja. Das nüchtern kaum aussprechen. Den Neutralizer in iTunes App Store gefunden. Kommt mal als Link unten in den Teamspeak Chat. Das ist der für unsere Hörer der Bonus, wenn man hier live dabei ist, meine Damen und Herren. Aha, da gibt es immer ein bisschen extra Content. Vorhang auf. Tada. Jetzt geht's los. Gut, prima, mein Junge. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und das Buch macht auch Spaß. Ja, nett. Gibt's das auch als Hörbuch? Ach. Magst du es einsprechen? Karl Bartos, der Klang der Maschine, Autobiografie. Karl Bartos. Aus dem Eichborn Verlag. Genau. Gut, dann schaue ich mal, ob ich das irgendwie in die Podcast-Notizen geknuspert kriege. Aber das wird sich ja machen lassen wahrscheinlich. Ja, super, klasse. Was ich auch nicht wusste, dass die sich die Instrumente anfangs quasi selber gelötet haben. Ach so. Aber eigentlich klar, ne, das gab es ja alles noch nicht. Du kannst ja nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte ja hier den Synthesizer. Ja, müsstest du mal schauen, wann der erste Moog da auf den Markt kam. Ja, genau. Das muss ja irgendwie, aber dann auch relativ zeitnah gewesen sein, glaube ich, würde ich meinen. Bin gespannt, werde ich wahrscheinlich noch in dem Buch erfahren. Ja, das ist natürlich auch denkbar. Schön. Ja, Suppe habe ich jetzt auch auf. Suppe hast du auf? Ja. Hast du Suppe auf für heute? Die wird nach unten hin aber dezent salziger, ne? Ja, sicher, dann hast du nicht richtig gerührt. Nee, das ist genau wie in dem Automaten auch. Ja, siehst du, frisch gekocht. Das ist wie in dem Automaten auch. Der Rest unten ist so salzig, dass du anschließend dir noch ein Cappuccino ziehst. Ja, ja, da sind dann immer noch diese nicht richtig aufgequollenen Mohrrübenstückchen. Genau, unten die schwimmen drin, dann aus der oben Brühe, im Schaum. Genau, vom ja. Das ist Cappuccino-Möhre. Mit Latte, laktosefrei. Mein Name ist Willi. Ich war jetzt mal dabei, wo der Wartungsmann bei uns an der Schule diesen Automaten aufgemacht hat. Ja, seitdem, also ich bin dankbar für den Tipp, ja. Was was denn? Trinkst du das jetzt nicht mehr? Also das ist schon abenteuerlich da in so einem Auto, in so einem Automaten. Also das ist schon echt. Nee, brauchst du ja nicht. Du hast ja jetzt ein Rezept, um das frisch zu machen. Ich finde das schon fast gesundheitsbedenklich. Also dass das durchgeht, das wundert mich. Naja, egal. Nicht schön. Irgendwo muss der Geschmack ja herkommen. Genau. So. Wenn man den richtig sauber macht, schmeckt das Ganze gar nicht mehr. Könnte sein. Oh, nee. Ja, genau. Jetzt. Jetzt hast du, ne? Oh. Puh. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir hier sauber mal den Abgang für heute, oder? Ja. Ja, ich hätte nichts mehr anzumerken eigentlich an der Stelle. Obi hat vielleicht noch einen Flachwitz für die Flachwitzwoche. Und dann schauen wir mal, ne? Was da noch kommt. Hast du? Jetzt eigentlich. Im Chat waren noch welche. Ja. Achso, im Chat. Ja, im Chat. Ja. Der war die ganze Zeit bekloppt, ne? Ich habe Spider-Man angerufen, der hatte kein Netz. Ja, der hatte kein Netz. Sehr gut. Wie war das? Ich wurde aus dem Töpferkurs geschmissen. Genau. Ich habe mich im Ton vergriffen. Das und vieles mehr. Gerne in die Kommentare. Ja, so machen wir es, genau. So eine Aussegnungsfeier ist ja auch sterbenslangweilig. Gut. Damit würde ich mich an der Stelle für heute verabschieden wollen und sage vielen Dank an den Frank. Ja, schön. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder mal. Und bitte. Und natürlich ganz besonderen Dank an den Urbiwan fürs Kommen, fürs Mitmachen, für einen tollen kleinen Snack für zwischendurch. Ja, und weiterhin, Urbi, viel Erfolg mit der Gerichteküche, mit dem Geo-Gedöns. Und uns bleibt natürlich auch noch, was heißt bleibt, ich möchte gerne auch noch ein Gruß loswerden an das Podcast-Imperium. Ja, vielen Dank, ihr macht einen guten Job. Ja, und danke fürs Live-Dabei-Sein. Und fürs Herunterladen, Zuhören, für jedwelche Erwähnung irgendwo. Das ist großartig. Ja, und in diesem Sinne, sagen wir was? Weiß ich nicht, Obi hat das letzte Wort heute. Ich sage erstmal, vielen Dank, dass ich überhaupt bei euch sein durfte. Ja. Frank, gerne. Wir haben den Klaus eingeladen. Ihr habt den Frank, Klaus eingeladen? Frank, du kommst mit. Wann? Du bist jetzt eingeladen. Gut. In den Spreewald. Wir schauen einfach, wie es passt. Wenn es dieses Jahr nicht wird, wird es bei dir nächstes Jahr. Ja, das cool. Imperium schlägt zurück. Das Imperium schwimmt zurück. Solange ihr nicht mit Waffeln werft, ist das okay. Nein, also Spreewald steht. Wir würden uns riesig freuen. Ja, gerne. Freue ich mich. Wie und wann und was, das entscheidet einfach nur ihr. Macht weiter so. Ja, cool, danke. Danke fürs Hiersein. Gerne. Ja, dann sagen wir Tschüss. Tschüss, Servus, macht es gut, passt auf euch auf. Bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.